Wanna be your bitch tonight, wanna be your bitch. Everybody, you rock the house. Ooh, wanna be your bitch tonight. Wanna be your bitch tonight, wanna be your bitch. Ich die Pferde und bin auch gut zu Vögeln. Yeah!